Andacht vom 6.9.2021 von Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Lieben lernen. Gestern Abend ging ich ins Bett. Wow, welch eine Offenbarung. Da lag ich auf meinem Bett und redete mit Jesus und sprach mein Verlangen aus, dass er doch während meines Schlafes zu mir reden möge. Ich sagte, egal wie einfach es ist, ich möchte dich einfach hören. Und ich hatte eine sehr interessante Erfahrung. Ich träumte und Jesus war da. Ich begann das Gespräch mit ihm. Jesus, wenn es nur eins gäbe, was du mir sagen wolltest, was würdest du mir sagen? Ich fragte ihn, das ist ungewöhnlich. Was antwortete er? Einen sehr einfachen und kurzen Satz, auf den hin ich aufwachte. Ich möchte, dass du lernst zu lieben. Dann lag ich auf meinem Bett und dachte darüber nach. Ich betete. Dann schlief ich ein und träumte dasselbe noch einmal und wachte wieder auf. Ich dachte erneut darüber nach und schlief wieder ein. Ich weiß nicht, wie lange ich Jesus schon höre, aber das war bezeichnend. Wir denken immer, wir lieben schon richtig, aber das tun wir gar nicht. Jesus forderte mich wiederum heraus, diese lebenslange Reise fortzusetzen und lieben zu lernen. Es passiert uns so schnell, dass uns die Routine des Lebens einholt. Unsere Pläne und Aufgaben fordern uns. Dann gibt es Dinge, die wir für Gott tun, und so schnell übernimmt uns die Lebensroutine. Es gilt auch für diejenigen, die zu lieben gelernt haben. Wir müssen das ununterbrochen weiterlernen. Ich war so zutiefst dankbar. Ich bin dankbar, dass Gott mich zurückbrachte zu diesem Hauptpunkt: zu lieben bis ans Ende. Ich habe für mich verstanden, dass wir auf dieser Erde nie dahin kommen, vollkommen zu lieben, wie Gott uns liebt. Aber wir können in der Liebe wachsen, indem wir uns darin üben. Heute früh, als ich aufstand, dachte ich über das nach, was in der Nacht geschehen war. Ich las in der Passion-Übersetzung nach, was in 1. Korinther 13 über die Liebe steht. Wir denken so schnell, dass wir schon perfekt sind. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir lernen müssen, wirklich zu lieben. Ich verlange die meiste Zeit meines Lebens danach, alle Menschen zu lieben. Aber dieser Traum war wie eine Erinnerung für mich, dass ich jetzt nicht nachlassen darf, Liebe zu üben. Es darf nicht einfach zur Routine werden, sonst lieben wir einander, weil wir uns mögen. Doch das ist Freundschaft und Kameradschaft. Es ist so einfach, im Alltag die biblische Art der Liebe zu verlieren. Daniel und ich kennen einander sehr gut. Wir kennen auch unsere Schwächen. Im alltäglichen Umgang miteinander nehmen wir es als selbstverständlich an, dass der andere mich mag. Aber das ist nicht selbstverständlich. In unseren Beziehungen ist es oft so, dass wir es als normal ansehen, dass unser Nächster uns einfach annimmt. Das ist in Familien so, in Ehen, in Gemeinden. Wir sehen es als selbstverständlich an, dass der andere da ist. Schaut, was Paulus in 1. Korinther 13 sagt, Vers 2 in der Passion-Übersetzung. Wenn ich eine Prophetie gebe mit einem tiefen Verständnis für Gottes Geheimnisse, also nie endende göttliche Offenbarungen, wenn ich den größten Glauben hätte und Berge versetzen könnte, aber wenn ich nie gelernt hätte zu lieben, dann bin ich nichts. Hier ist der Punkt. Wenn ich nie zu lieben gelernt hätte, das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Denn als ich im Traum Jesus fragte, was das eine sei, was er mir sagen würde, sagte er nicht zu mir, ich möchte, dass du liebst. Er sagte, Ich möchte, dass du lernst zu lieben. Und hier steht in der Passion-Übersetzung, wenn wir nicht gelernt haben zu lieben. Wir müssen verstehen, dass wir einander nie vollkommen lieben, selbst das beste Ehepaar nicht. Aber das ist, was Jesus möchte, immer mehr zu lernen zu lieben, wie Jesus uns liebt. Das ist ein andauernder Prozess. Du kannst den besten Lehrer der Welt haben, der dich alles lehrt, und der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Die perfekte Liebe ist in unsere Herzen gegeben durch ihn. Er ist den ganzen Tag lang bei uns, um uns beizubringen, wie wir lieben können. Er ist der freundlichste Lehrer überhaupt. Er wird dich liebevoll lehren, aber er wird dich nie zwingen. Eins ist mir klar, du wirst letztendlich nicht daran gemessen werden, wie viel du liebst, sondern wie viel du gelernt hast zu lieben. Das ist eine Meisterklasse im Lernen. Denk darüber nach, was ihr im Leben so alles lernt. Es geht zumeist darum, sich Dinge zu merken und wiederzugeben. Ich würde so gern oft einfach mit den Fingern schnipsen und dann die Dinge können. Aber so funktioniert das leider nicht. In Hebräer 5,8 lesen wir: Jesus lernte Gehorsam im Lieben. So steht es in der Passion-Übersetzung. Lieben lernen bedeutet: Zuerst entscheide ich mich, lieben lernen zu wollen. Ich frage euch in diesem Live: Wollt ihr lieben? Wie viel sehnt ihr euch danach zu lieben? Das könnt ihr nur in eurem Herzen entscheiden. Seid ihr selbstsüchtig, auf euch bedacht? Lebt ihr mit Selbstliebe? Das ist die Falle der letzten Tage. Liebt ihr das Geld mehr als Gott? Oder habt ihr eine tiefe Sehnsucht danach zu lieben? Dann müssen wir den Heiligen Geist bitten. Heiliger Geist, du bist mein Meisterlehrer. Gib mir, dass ich alle Situationen nicht mehr als Problem sehe, sondern als die Chance, lieben zu lernen. Was würde geschehen, wenn jeder Christ auf der Welt diese Möglichkeiten, lieben zu lernen, nutzen würde? Warum versuchen wir so verzweifelt, Probleme in Beziehungen zu lösen? Ich generalisiere jetzt. Ich denke, dass wir Beziehungsprobleme häufig zu lösen versuchen, weil sie uns selbst nerven. Der Punkt ist, wir fühlen uns gestört dadurch. Was ist die Folge? Wir lernen nie zu lieben. Wir gehen durch Beziehungsprobleme und lernen nicht zu lieben. So werden wir keine besseren Menschen, denn wir kümmern uns nur darum, dass wir ein glückliches Leben führen, aber es interessiert uns nicht, wie es den anderen geht. Wenn wir vor Jesus stehen, was wird er fragen? Hattest du ein glückliches Leben oder hast du gelernt zu lieben? Als Jesus über die Erde wandelte, heißt es in Johannes 16, 28, Jesus wusste, woher er kam und wohin er gehen würde. Er kam vom Himmel, vom Vater, und ging dahin zurück. Er stand am Ende seines Lebens und stand dann wieder vor dem Vater. Sein Anliegen war nicht, hatte ich ein glückliches Leben? Er fragte, habe ich die Menschen genügend geliebt? Ich frage mich, ob Jesus den Gehorsam zu lieben nicht dadurch lernte, dass er all den Unglauben seiner Jünger ertrug. Das ist wirklich eine Frage, die ich habe. Unser Hauptziel ist häufiger, ein glückliches Leben zu führen, als dass wir uns danach ausrichten, unsere Nächsten lieben zu lernen. Ich lese nochmals aus der Passion-Bibel. Die Liebe hört nie auf zu lieben. Das steht in 1. Korinther 13,8. Wenn die Liebe nicht zu lieben aufhört, dann kann ich mein ganzes Leben lang einüben zu lieben. Als Paulus ans Ende seiner Rede über die Liebe kommt, wird es in Vers 11 sehr interessant. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, legte ich mein kindliches Verhalten ab. Ich glaube, viele haben das noch nicht verstanden. Man muss die Bibel immer im Kontext lesen. Der Kontext von Paulus ist: Wenn du nicht liebst wie ein Erwachsener, bleibst du ein Kind. Wir messen unser erwachsenes Leben an so vielen Dingen. Paulus sagt: Du bist erwachsen, wenn du dich nicht wie ein Kind verhältst in Sachen Liebe. Ein Kind ist auf sich selbst bezogen, nicht auf andere. Ein Kind sieht sich selbst im Zentrum, es schreit, wenn es etwas will. Es drückt alles aus, indem es weint. Das hat natürlich seinen Sinn. Ein Baby, das hungrig ist und nicht schreit, stirbt. Ich verstehe, das ist wichtig. Paulus sagt, wenn du dich verhältst wie ein Kind, wenn du nicht bekommst, was du willst und du weinst, bist du selbstbezogen und nicht erwachsen. Er sagt, legt dieses kindliche Verhalten ab und werdet erwachsen. Horcht, Leute! Paulus spricht nicht auf natürliche Art und Weise, er spricht zu Christen. Es ist sehr wichtig, als Christ zu begreifen, wir Christen haben keine Ausrede, nicht lieben zu lernen. Denn Gott hat seine vollkommene Liebe in uns gelegt durch den Heiligen Geist. Es gibt keine Ausrede. Eine wunderbare Tatsache durch das vollbrachte Werk des Kreuzes ist, wir haben die Möglichkeit, alles zu tun. Und Gott sagt nicht Liebe, sondern lerne zu lieben. Durch den Heiligen Geist und das Kreuz hat Gott die Liebe in uns hineingelegt. Wenn wir genervt sind, können wir uns entscheiden. Wir können schreien wie ein Kind und verlangen, was wir wollen, oder wir können lernen zu lieben. In uns ist Gottes perfekte Liebe. Gott hat sie uns schon gegeben. Wir sind fähig, lieben zu lernen. In dem Moment, wo wir sagen, wir hätten diese vollkommene Liebe nicht, machen wir Gott zum Lügner. Dann behaupten wir, Gott verlange etwas von uns, was wir nicht haben und können. Wir spüren die Liebe Gottes nicht und meinen deshalb, dass wir diese Liebe nicht haben. Wir müssen aufhören, in Gefühlen zu leben. Wir müssen lernen, bewusst und mit Absicht zu leben. Dann wird es uns leichter fallen, Menschen zu lieben. Ein Kind lebt im Gefühl. Reife Erwachsene leben vorsätzlich. Ich glaube wirklich an Zeichen und Wunder. Ich glaube auch, dass das Evangelium nie verkündet werden darf, ohne dass Gottes Kraft sich durch Wunder manifestiert. Das glaube ich wirklich. Jesus sagte zu seinen Jüngern nie, dass sie sich als seine Nachfolger durch Wunder auszeichnen würden, sondern durch ihre Liebe. Die Welt wird durch Wunder erkennen, dass das Evangelium wahr ist. Aber Wunder beweisen nur, dass das Evangelium wahr ist. Dass du ein wahrer Jünger Jesu bist, beweist nur deine Liebe. Deshalb sagt Jesus zu denen, die kommen und sagen, sie hätten Zeichen und Wunder in seinem Namen getan: Geht weg, ich kenne euch nicht. Es ist sehr interessant. Zeichen und Wunder lassen uns nicht das Reich Gottes erben. Viele Menschen haben versucht, im Reich Gottes durch Werke und Dienen zu regieren. Die Meinung ist, je mehr man tut, desto mehr wird man regieren. So sehe ich das nicht. Regieren hat für mich viel mehr zu tun mit dem Herz, mit Intimität und Beziehung. Jesus sagt ja nicht, ihr habt das nicht getan. Er sagt, ich hatte nie eine intime Beziehung zu euch, ich kenne euch nicht. Viele Menschen arbeiten und dienen und arbeiten und dienen und haben keine Zeit, in Beziehung mit Jesus zu treten. Dann versuchen wir, unser Herz zu bezwingen. Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen sein Herz erobern, damit er uns kennt. Er möchte uns intim kennen und wir haben so oft keine Zeit dafür. Paulus ist da sehr klar. Wenn wir nicht gelernt haben zu lieben, dann haben wir total versagt. Ich habe mit Vinicius gestern den ganzen Tag hart gearbeitet. Mitten in diesem Meeting sagte ich zu ihm: Wir müssen allen, die in unserem Dienst sind, sagen, es geht nicht darum, perfekt zu arbeiten, sondern wir dienen Jesus, deshalb tun wir alles mit Vortrefflichkeit. Wir müssen lernen zu lieben. Was heißt das? Was ich tue, tue ich mit Liebe. Das bedeutet, alles mit Vortrefflichkeit zu tun. Dann werden die Leute sehen, dass wir Jünger Jesus sind und ihm dienen, weil wir alles vortrefflich tun. Unser Dienst drückt Jesus aus. Das ganze Geld, das durch uns bei Brazilian Kids Care fließt, drückt die Liebe Jesu aus. Wir müssen uns erinnern, ich habe euch gesagt, dass es keine Ausrede gibt, lieben zu lernen. Erstens, Gott hat die vollkommene Liebe in uns gelegt. Es ist unsere Entscheidung, dass Gottes Liebe durch uns freigesetzt wird. Wir müssen aufhören, selbstsüchtig zu denken und zu handeln oder vergleichend auf andere Menschen zu schauen. Ein Kind ist unmündig, ein Erwachsener ist reif. Zweitens, ich liebe diesen Aspekt von Gott. Gott verlangt niemals etwas von uns, was er nicht vorher uns getan hat. Wenn wir unser Leben niederlegen sollen, hat er es vorgelebt. Geht es um Großzügigkeit? Gott gab uns sein Wertvollstes. Ist es Selbstlosigkeit? Jesus gab sich für uns hin. Alles, was Gott von uns möchte, hat er zuerst gegeben. Er zeigte uns auch, wie wir lieben sollen. Er zeigte uns in allem, wie wir handeln sollen. Kopiert ihn. Ich habe viele Eltern erlebt, die ihre Kinder anschreien. Hört auf zu schreien! Aber die Kinder tun nur, was die Eltern ihnen vorleben. Schaut, wie Jesus es uns vorlebte, wie Gott es vorlebte. Gott lebte uns selbstlose Liebe zu uns vor. Selbst wenn wir es nicht schaffen, bedingungslos zu lieben, wird er uns lieben. Wir müssen also lernen, bedingungslose Liebe zu üben. Diese Münze hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, wir müssen lernen, selbstlos zu lieben. Die andere Seite ist, wir müssen täglich darüber nachdenken, wie sehr er uns liebte. Ich lese aus der Passion-Übersetzung, Epheser 3,17. Das Leben Christi fließt in uns hinein und der Ruheplatz seiner Liebe wird zu unserem Aufenthaltsort und zu unserer Quelle fürs Leben. Was ich heute mit euch teile, darüber rede ich nur, weil ich letzte Nacht diesen Traum hatte. Ich bin wirklich überzeugt, dass Jesus traurig darüber ist, dass seine Jünger nicht gelernt haben zu lieben. Die andere Seite ist aber, seine Liebe muss unser Ruheplatz sein. Wir dürfen ruhen in seiner wahren Liebe. Was mein Herz schon seit Jahren berührt, ist, dass die Liebe Gottes zu uns so sehr missbraucht wird. Er liebt mich bedingungslos, ich kann tun, was ich will. Diese Menschen haben nichts verstanden. Es hat Gott unendlich viel gekostet, seine Liebe zu uns so zu zeigen. Er litt, er musste seinen Sohn hingeben. Wir dürfen nie aufhören, seine Liebe für uns zum Ruheplatz zu machen. Jeden Tag. Wir müssen ihn darüber preisen, dass er uns so sehr liebt. Was ich euch heute sagen will, lieben lernen geht nur, wenn wir ruhen in seiner Liebe. Wenn du das nicht beherzigst, wenn du liebst, ohne dich von Gott lieben zu lassen, wirst du eine sehr religiöse Person werden. Du wirst urteilen und kritisieren und nicht wirklich lieben. Dann werden wir moderne Pharisäer. Ich liebe mehr als der andere dort. Nein, darum geht es nicht. Aber wenn wir nur auf dem Ruheplatz der Liebe Gottes ausruhen, ohne diese Liebe weiterzugeben, wird Gottes Liebe vergeblich in uns fließen. Denk darüber nach. Wir müssen immer beginnen mit, wie sehr er mich liebt. Ich ruhe darin. Ich bin bedingungslos geliebt. Aus diesem Ruheplatz heraus bitte ich Jesus, mich zu lehren, gut zu lieben. Heiliger Geist, danke, dass du mir zeigst, wie sehr der Vater mich liebt. Nichts kann mich davon trennen. Ich ruhe darin. Danke. Dann bete ich, bitte, gib mir heute die Gnade zu lernen, wie ich lieben kann. Schaut, wie Paulus fortfährt in Epheser 3,18. Wenn er seine Liebe für uns zum Ruheplatz gemacht hat, dann werden wir ermächtigt zu entdecken, was jeder Heilige erlebt, das große Ausmaß und die erstaunliche Liebe Christi in seiner Dimension, wie tief und weitreichend seine Liebe ist, wie andauernd und endlich sie ist. Es ist endlose Liebe, die alles Denken übersteigt. Diese außerordentliche Liebe fließt in dich hinein, bis du gefüllt bist im Übermaß durch Gott. Horcht, es gibt zwei Dinge, nach denen wir uns zutiefst ausstrecken müssen. Erstens das Bedürfnis, in Gottes Liebe zu ruhen und die Menschen zu sein, die diese Liebe weitergeben. Wenn wir nur eins leben, gibt es kein Gleichgewicht im Leben. Wer von Gott geliebt wird, aber keine Liebe weitergibt, ist selbstsüchtig und auf sich selbst bezogen. Wer nur liebt, aber von Gott keine Liebe empfängt, dessen Leben ist ein Chaos. Denn solche Menschen tun alles aus sich selbst heraus. Doch vor Gott ist das nicht gut genug. Ruht in seiner Liebe. Was würde geschehen, wenn wir das beherzigen würden? Wenn wir uns entscheiden, Gottes Liebe zu empfangen und sie weiterzugeben. Einer der größten Glaubenshelden für mich ist ein englischer Evangelist, Smith Wigglesworth. Er wurde sehr schnell ärgerlich, er hatte ein aufbrausendes Temperament. Ich habe sein Leben über 4 Jahre lang studiert und auch Bücher von Menschen gelesen, die mit ihm lebten. Es gibt da einen Bericht. Bevor er zu Jesus fand, wurde seine Frau Christin. Er mochte das nicht. Er verbot ihr, in die Kirche zu gehen. Es war ein kalter englischer Wintertag. Die Frau ging trotzdem in die Kirche. Er ärgerte sich so sehr darüber, dass er die Haustür zuschloss. Als die Frau heimkam, konnte sie nicht ins Haus hinein. Sie war ausgesperrt. Sie legte sich in dieser Nacht auf den kalten Boden vor dem Haus und schlief. Am nächsten Morgen schloss Smith die Haustür auf. Sie grüßte ihn mit tiefer Liebe, ging in die Küche und kochte ihm sein Lieblingsfrühstück. Er war so von dieser Liebe berührt, dass er der größte Evangelist dieses Jahrhunderts wurde. Was wäre geschehen, wenn die Frau ärgerlich gewesen wäre und geschimpft hätte, wenn sie sich beschwert hätte? Er wäre nie ein Evangelist geworden. Die Liebe und Güte Gottes leitet zur Umkehr. Ruht in seiner Liebe und gebt seine Liebe weiter. Das ist das Wichtigste.